Einleitung. Warum schreiben wir beide, die schon jeder für sich erfolgreiche Bücher geschrieben haben, die viele und vieles bewegen konnten, nun zusammen? Weil das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile, weil wir gut zusammenpassen, uns gut ergänzen, uns viel vorgenommen haben und noch mehr bewegen wollen, im Leben und mit diesem Buch. Wir wollen und können beide mitteilen. Deshalb ein Buch und Hörbuch für Menschen, denen es wie uns um Fülle im Leben geht. Und wir sind dabei gern in unserer eigenen Tradition, rät Christus doch ausdrücklich zu einem erfüllten Leben. Wir teilen unter uns und mit dir unser Wissen bezüglich Fülle. Und es geht uns langsam aber sicher ums Ganze. Die ganze Welt der Lebensprinzipien umfasst das Ganze, die ganze Welt. Ein hoher Anspruch also, den wir gern mit dir teilen. Schon vor unserem ersten gemeinsamen Tag auf der Bühne des Münchner Le Méridien entstand die Idee, unser beider Stärken zusammenzubringen. Danach die Welt der Lebensprinzipien anzugehen, der Fülle und einem erfüllten Leben zuliebe. Es geht uns darum, noch mehr von euch zu bewegen, Felder zu schaffen, die Größeres in Bewegung bringen. Gutwärts, wie es ein Freund einmal formulierte. In eine umfassende Richtung und ohne den Schatten zu vergessen. Denn wenn solche Bewegungen, wie sie uns vorschweben, scheitern, dann immer am Schatten. Fürs erste Interview mit mir wählte Veit das Schattenprinzip als Thema. Im Anfang liegt alles. Warum gerade wir beide, gerade dieses Thema, Geschenk der Fülle? Wir sind sehr verschieden, so verschieden wie Stier, Veit und Löwe, Rüdiger. Und diese Unterschiedlichkeit wollen wir zusammenbringen, ohne unsere Individualität aufzugeben. So haben wir für die gedruckte Ausgabe von Omega verschiedene Schriftfarben gewählt. Dunkelrot für Veit und dunkelblau für Rüdiger. Natürlich bringen wir auch in dieses Hörbuch jeder seine Farbe, seine Färbung, seine ureigene Qualität ein. Wir haben die Kapitel unseren Stärken entsprechend geschrieben und jeder funkt dem anderen dazwischen, damit Funken sprühen und in dir Feuer fangen. Dunkelrot und dunkelblau ergeben zusammen Violett, die Farbe der Gegensatzvereinigung und Mitte. Das passt zu uns. Wir wollen unsere Kräfte vereinigen und unsere Unterschiedlichkeit zusammenbringen. Stier wie Veit steht auch für das archetypisch weibliche Erdelement. Löwe wie Rüdiger für das archetypisch männliche Feuerelement. Farben sind die Wunden des Lichts, sagte William Blake. Die Farben und die Buntheit der Welt faszinieren uns, aber letztlich geht es ums Ganze, das weiße Licht, das alles enthält. Wenn wir alle Farben zusammenbringen, ergibt sich die Ganzheit weißen Lichtes, die jedes Prisma zeigt, das unsichtbares weißes Licht in alle Regenbogenfarben zerlegt. Wir wollen gleichsam wie umgekehrte Prismen unsere Lichter zusammenbringen und das vorher unsichtbare Ganze zum Schein bringen, auf das ihr und eure Augen leuchten und ihr zu leuchten werdet. Und ganz persönlich, als alter Fasten-, Schatten- und Urprinzipien-Spezialist tue ich mich sehr gern mit dem jungen, mitreißenden Motivator, Coach und Business Punk Veit zusammen. Demjenigen, der wie kein anderer mit seiner Frau Andrea Felder gebaut, Menschen vernetzt und zusammengebracht hat. Der prädestiniert ist, die Lebensprinzipien in die Praxis und zur Welt zu bringen. Mit seiner frechen, direkten Art und Weise wird er euch berühren und anstoßen, überzeugend und artig, also kunstvoll. Aber auch auf witzige Art und eben Weise. Die Fülle kann so viel Freude machen. Und auch wenn sie nicht von uns ist, wollen wir sie euch schenken. Also lasst dir von mir als Fastenbegleiter beibringen, wie der Mangel in bewusstem Fasten zu erlösen ist. Nutz mich als Schattenspezialist, um in deinem Schatten deinen Schatz zu finden und zu heben. Lass dich von mir als Lebensprinzipienvertrauter anregen, diese bewusst in dein Leben einzuladen. Und sie und dich zu erlösen mit dem Ziel der Fülle auf allen Ebenen. Hab also Freude an uns, liebe Hörerin, lieber Hörer, wenn du kannst. Und wenn noch nicht, lern es mit uns. Mir sagte vor langer Zeit ein viel älterer, sehr verehrter spiritueller Lehrer, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Prüf das doch für dich. und komm mit uns auf den Weg zum Geschenk der Fülle, vom Anfang, Alpha, bis zum Ende nach Omega. Wir beide wollen Erfahrung und Wissen teilen und euch damit unterstützen. Wir schreiben und lesen für euch und das Feld der Fülle. Und wir kommentieren und ergänzen uns in der Gewissheit, so mehr aus uns herauszuholen und aus euch zu machen und in der Hoffnung, zusammen ein großes Feld der Fülle wachsen zu lassen.